Spukstadt. Hoch durch die Lüfte ritt Atrio dahin. Sein roter Mantel wehte in mächtigen Schwüngen hinter ihm drein. Der Schopf aus blauschwarzen Haaren, der mit Lederschnüren aufgebunden war, flatterte im Wind. Fuchur, der weiße Glücksdrache, glitt in langsamen, gleichmäßigen Wellenbewegungen durch die Nebel- und Wolkenfetzen des Himmels. Auf und ab und auf und ab und auf und ab, wie lang waren sie nun schon so unterwegs, Tage und Nächte und wieder Tage, Atrio wusste nicht mehr, wie lange. Der Drache konnte auch im Schlaf liegen, weiter, immer weiter. Und Atrio nickte bisweilen ein, festgeklammert in die weiße Mähne des Drachen. Aber es war nur ein leichter und unruhiger Schlaf, und deshalb wurde auch sein Wachen nach und nach zu einem Traum, in dem nichts mehr deutlich war. Anfangs war er noch ungeduldig gewesen, denn er hatte geglaubt, auf dem Rücken eines Glücksdrachen könne es nicht allzu schwierig sein, Phantasiens Grenze zu erreichen und hinter der Grenze das äußere Reich, wo die Menschenkinder wohnen. Er hatte nicht gewusst, wie groß Phantasien war. Mehr als einmal hatten sie bei diesem langen Flug jene Stellen unter sich in der Landschaft gesehen, wo das Nichts sich ausbreitete und auf die man nicht sehen konnte, ohne das Gefühl zu haben, erblindet zu sein. Viele dieser Stellen schienen aus solcher Höhe gesehen noch verhältnismäßig klein, aber es gab auch schon andere, die groß waren wie ganze Länder und sich über den weiten Horizont erstreckten. Schrecken hatte den Glücksdrachen und seinen Reiter erfasst, und sie waren ausgewichen und in anderer Richtung weitergeflogen. Doch als die Stellen der Vernichtung nicht weniger wurden, sondern mehr und mehr, hatten sich Fuchur und Atrio nach und nach daran gewöhnt. Oder vielmehr, es war eine Art Gleichgültigkeit über sie gekommen. Sie achteten kaum noch darauf. Sie hatten schon seit langer Zeit nicht mehr miteinander gesprochen, als Fuchur plötzlich seine Stimme vernehmen ließ. »Atrio, mein kleiner Herr, ich frage mich, ob es nicht klüger wäre, umzukehren.« »Umzukehren? Wohin?« »Zum Elfenbeinturm. Vielleicht begehen wir einen großen Fehler, indem wir versuchen, Phantasiens Grenze zu überschreiten, um ein Menschenkind zu suchen.« Du solltest der kindlichen Kaiserin berichten, was du weißt. Sie vermag sehr viel mehr als du und ich. Vielleicht wäre es ihr ein leichtes, ein Menschenkind zu sich zu rufen. Aber dazu müsste sie eben wissen, was du nun weißt. Nimm einmal an, es wäre so. Dann wäre es nicht nur ganz unsinnig, dass wir auf eigene Faust versuchen, ein Menschenkind zu finden. Es wäre sogar möglich, dass sie inzwischen stirbt, während wir noch immer suchen. Und wir hätten sie retten können, wenn wir nur rechtzeitig umgekehrt wären. Atrio schwieg.